Radolf Rothor in geheimer Mission. Teil 1. Die Grotten der grauen Mönche. Hallo, ich befinde mich hier am unheimlichen Eingang zu den geheimen Grotten der grauen Mönche. Dort, wo sich jene Bücher lagern, die außer Ihnen keiner lesen darf. Mal schauen, ob ich dieses Tor aufbekomme. Oha, scheint schon etwas morsch zu sein. Ja, vorsichtig, denn die grauen Mönche sind bekannt für ihre trickreichen... Falltüren, wollte ich sagen. Aua. Es ist so grau hier, dass es einen graut. Doch ich habe mich schlauerweise in den rosa Bademantel meiner dritten Oma mütterlicherseits gehüllt. So falle ich weniger auf unter all den Mönchen in ihren Kutten. Ah, da ist ja auch schon der erste graue Mönch. Hat merkwürdigerweise auch einen rosa Bademantel an, wie ich. Na, wahrscheinlich hat er auch viele Omas. Entschuldigung, wo geht es hier zu den Büchern über Musik? Weg ist er. Unfreundliches Volk. Ah, da noch einer im rosa Mantel. Entschuldigung, wo geht es hier... Noch unfreundlicher. Tja, da verrate ich meinen lieben Hörern in der Zwischenzeit mal schnell, wonach ich suche. Nämlich nach geheimen Informationen über ein heute längst polizeilich verbotenes Instrument. Das güldene Furzhorn. Was ist denn hier im Regal? Ja. Genau. Unglaublich. Das ist eine Komposition für Furzhorn aus dem 16. Jahrhundert, die der Verdauung des italienischen Adligen Enrico Sforza förderlich sein sollte. Oh oh, ich glaube, die rosa Mönche hier haben das nicht so gern, wenn ich hier rumschnüffel. Hilfe! Ich werde verfolgt! Ich melde mich wieder. In der Zwischenzeit hören Sie, liebe Hörer, weg da! Hören Sie, liebe Hörer, ein Stück des Fürsten Friedrich Edler von Pforzheim, der, geh doch mal weg, du rosa Zecke, der eine Triosonate für Posthorn, Nasenflöte und Kaugummi schrieb. Ach, das ist so lästig, diese rosa Bestien. Da ist ein Ausgang. Bestimmt. Oh nein, schon wieder eine Falltür.